wenn ich vorstellen darf, ich bin L zu dem B. Bring Leute in Bewegung wie Wellen und Schnee, Lawinen. Bin ein exzellenter Lyriker, dessen Rap sogar ein Querschnittsgelähmter fühlen kann. Ich bin herausragend wie Hände von Ertrinkenden. Und der Grund, warum die Menge nicht verschwinden will. Ich bin überaus talentiert, wenn es um Schreiben geht. Hab hier und da schon oft Neider schweigen sehen. Nachdem ich Zeilen gekickt hab wie Cola-Dosen, mach ich's wie der Godic-Stil um alles in großen Bogen. Ich hab mich kürzlich im Radio gehört und gesagt, der Typ hat Ahnung und Gehör. Auf für jeden. Den illsten Bapshit, der Typ chillt mit Technik, wobei mir jeder hat da draußen recht gibt. Jeder Punch ist für dich wie eine Strafarbeit und dein Girl wie ein öffentliches WC. Jeder darf mal rein. Haha, okay, Mann. So sieht's aus. 16 Bart, Mann. L zu dem B. Ich bin raus.